bist du Sascha, benennst dich wie ne Sau. Weil du sonst nichts sagen darfst, denn dort herrscht deine Frau. Hey, was glaubst du, wer du bist? Du bist ein mieser kleiner Polizist. Den finalen Rettungsschuss.